Ja, vielen Dank. Kein Problem, nicht bedanken. Das ist richtig Arbeit. Da will ja jeder Briefkasten individuell behandelt werden hier. Ja, meistens Samstag oder so nicht mehr Werbung, es gibt doch schon ruhigere Tage, aber ja. Das ist trotzdem anstrengend. Ja, ja. Mhm. Wenn das Wetter manchmal mitspielt, dann. Ja, klar. Am Ende kalt von außen kennst, aber so. Ja. Man kennt sich dran, der Winter geht es schon. Und man kennt wahrscheinlich nach einer Weile auch das Haus und die Mieter und die genau, Namen an den Briefkästen. Genau, den kennt man, wenn er weiß, wo was hängt und wo man super ist. Die Anlage hier, wenn die hier neu ist, dann. Oder wo man klingelt zum Beispiel, damit eine Tür geöffnet wird. Genau, oder wo nie einer aufmacht. Zum Teil haben wir Schlüssel, aber meistens, wenn man weiß, wer da ist, ich klingel eben meistens bei den ausländischen Bürgern, die sind meistens eh zu Hause. Oder okay. Aber ja, dann geht es schon. Aber wenn man neu ist und hier sucht oder so, so eine Anlage hier und dann einen Namen sucht und hier rumnimmt, dann. Schon ein bisschen anstrengend. Aber kann man gar nicht, was für Geräusche da zustande kommen. Das Fahrrad, das Hufen, der mit auf, die Taschen. Eine Briefkästen, dieses Knisterzeug da.